Erster wehe denen, die nachts im Bett Böses planen und schlechte Taten vorbereiten, um sie am Morgen auszuführen, sobald sie die Macht dazu haben. Zweiter, wenn sie Felder begehren, nehmen sie diese gewaltsam an sich, und wenn sie Häuser wollen, rauben sie diese. Sie wenden Gewalt gegen Menschen und deren Besitz an, auch gegen den Herrn und sein Eigentum. Dritter, deshalb sagt Jahwe, ich plane Unglück für dieses Volk, dem ihr nicht entkommen könnt und unter dem ihr nicht mehr aufrecht gehen werdet, denn es wird eine sehr schwere Zeit sein. Vierter, an diesem Tag wird man ein Spottlied und ein Klagelied über euch singen und sagen, wir sind völlig zerstört worden. Das Eigentum meines Volkes wird mit der Mischnur verteilt und niemand gibt es uns zurück. Unsere Felder werden an unsere Feinde gegeben. Fünfter, deshalb wird niemand mehr für dich ein Grundstück in der Gemeinde Jahwes vermessen. Sechster, sie sagen, predigt nicht. Man soll nicht über diese Dinge predigen. Die Beleidigungen hören nicht auf. Siebter, o Haus Jakobs, was redet ihr da? Ist Jahwe etwa zornig oder sind seine Taten so? Sagen seine Worte nicht viel mehr Gutes für die ehrlichen Menschen voraus? Achter, doch mein Volk hat sich schon lange wie ein Feind verhalten. Ihr nehmt den Mantel von den Oberkleidern derer weg, die arglos vorbeigehen und keinen Streit wollen. Neunter, ihr vertreibt die Frauen meines Volkes aus ihren gemütlichen Häusern und nehmt ihren Kindern für immer meinen Schmuck weg. Zehnter, steht auf und geht weg. Denn ihr könnt hier nicht länger bleiben, weil eure Verunreinigung großes Verderben bringt. Elfter, wenn jemand, der nur leere Worte und Betrug verbreitet, zu euch käme und sagen würde, ich werde euch über Wein und starke Getränke die Zukunft voraussagen, dann wäre er ein beliebter Prophet für dieses Volk. Zwölfter, ich werde dich, Jakob, ganz sicher sammeln, alle deine Leute. Ich werde sammeln, was von Israel übrig ist. Ich werde sie wie Schafe in einem Pferch oder wie eine Herde auf der Weide zusammenführen, und sie werden eine große, laute Menschenmenge sein. Dreizehnter, der Wegbereiter geht vor ihnen her, sie brechen durch und gehen hindurch, sie ziehen zum Tor hinaus. Ihr König geht vor ihnen her, und Jahwe ist an ihrer Spitze.